Hiob antwortete und sprach, wie trefflich hast du der Ohnmacht geholfen, den kraftlosen Arm gestützt, wie trefflich den Unverständigen beraten und Weisheit in Fülle offenbart. Wem hast du deine Reden vorgetragen, und wessen Geist hat aus dir gesprochen? Die Schatten selbst werden in Beben versetzt unter den Wassern und ihren Bewohnern. Nackt liegt die Unterwelt vor ihm, und unverhüllt der Abgrund. Er spannt den Norden über dem Leeren aus, lässt die Erde schweben über dem Nichts. Er bindet die Wasser in seine Wolken ein, ohne dass unter ihnen das Gewölk zerreißt. Er verhüllt den Anblick seines Throns, indem er sein Gewölk darüber breitet. Eine Grenze zog er über den Wassern hin, da, wo sich scheiden Licht und Finsternis. Des Himmels Säulen werden ins Wanken gebracht und entsetzen sich vor seinem Dräuen. Durch seine Macht hat er das Meer erregt und durch seine Einsicht Rahab zerschmettert. Durch seinen Hauch wird der Himmel heiter, seine Hand durchbohrte den flüchtigen Drachen. Und das sind nur die Säume seines Waltens, welch leis Geflüster nur, das wir vernehmen. Doch wer erfasst die Donnersprache seiner Allgewalt?